Thank you. von einer gehört, die tat's nur, um nicht so spießig zu sein. Wenn die Wälder reden könnten. liegt so ein Knistern. Du kommst auf mich zu. Hör mein Herz leise flüstern. Der gefällt mir gut. Und die Augen aller Frauen im Raum werden total intim. Aber mich spricht er an, ob ich was trinke mit ihm. Absolut keine Spur. schon sein, du bist so wie ich. Mit dir vielleicht und sowieso. Alles kann heute Nacht passieren. Mit dir vielleicht, vielleicht auch nicht. Spielst du Ghost oder willst du mich? Mit dir vielleicht und sowieso. Geht ja jeder mit dem da und der da mit der. Und dann kommst plötzlich du da von nirgendwo her. Und wenn heute wirklich noch was passiert, na warum nicht mit dir? Schon was vor, kommst du mit auf ein Glas? Einfach mal raus, du später nichts mehr, wie's mal war. Denn deine kühlen Hände streichen mir durchs Haar. Weiß nicht, wie's weitergeht, doch es fängt gut an. Gar nichts ist garantiert, aber diesmal will ich's wissen. Hast du heute schon was vor? Fehlt dir auch irgendwas? Treffen wir zwei uns irgendwo? Hast du heute schon was vor? Kommst du mit auf ein Glas? Einfach mal raus und ich einfach so. Denk nicht lang nach und erwart nicht zu viel. Wollt dich nur einfach fragen. Hast du heute schon was vor? Oder hängst du bloß rum und hast die Lust verloren? Schon wieder. Euer Fitness-Tom. Dann bis morgen früh. Tschüssi, Leute.